Erst als das Volk Israel noch jung war, liebte Gott es sehr und rief seinen Sohn aus Ägypten heraus. Zweiter doch je mehr Gott sie rief, desto weiter entfernten sie sich von ihm, weil sie lieber Götzen dienten und Opfer für Bilder brachten. Dritter Gott brachte dem Volk Ephraim das Laufen bei und nahm sie schützend auf seine Arme, obwohl sie nicht erkannten, dass er sie heilte. Vierter er zog sie mit menschlicher Güte und Liebe zu sich, indem er ihre Lasten erleichterte und ihnen freundlich ihre Nahrung gab. Fünfter da sie sich weigern, zu Gott zurückzukehren, müssen sie nach Ägypten zurückgehen und der König von Assyrien wird über sie herrschen. Sechster deshalb wird Krieg über ihre Städte kommen, der ihre Befestigungen zerstört und ihre Burgen vernichtet, weil sie falsche Pläne verfolgten. Siebtes sein Volk neigt dazu, sich von ihm abzuwenden, und obwohl man sie zur Umkehr aufruft, will niemand wirklich zu ihm aufschauen. Achter Gott fragt sich, wie er Ephraim und Israel aufgeben könnte, da sein Herz voller Mitleid ist und er sie nicht wie Adma oder Zeboim völlig zerstören will. Neunter er wird seinen großen Zorn nicht ausführen und Ephraim nicht vernichten, weil er Gott ist und kein Mensch, der in blinder Wut handelt. Zehnter das Volk wird dem Herrn folgen, wenn er wie ein Löwe brüllt, so dass seine Kinder voller Ehrfurcht aus der Ferne herbeieilen. Elfter sie werden wie Vögel aus Ägypten und wie Tauben aus Assyrien zurückkehren, damit Gott sie wieder in ihren Häusern wohnen lassen kann.